Habt ihr Anregungen oder Kritik? Wir sind erreichbar unter brüder@wdr.de und freuen uns auf eure Nachrichten. Und jetzt haben wir noch einen Hörtipp für euch. Hallo, ich bin Niklas Kohlortz. Springt mit uns ins Jahr 2035. Was hat die Pandemie, was haben Klimakrise, Krieg und Co. so alles angerichtet? Vor dem Hintergrund der andauernden Kämpfe haben prominente Veganisten erneut gefangene Kanistinnen bei sich zu Hause aufgenommen. 2035. Die Zukunft beginnt jetzt. Eine Welt aus Plastik. Fantastisch. Wo bist du, die Erde, auf der ich noch lebte? Wo bist du, wo bist du, wo bist du? So viel Zukunft war nie. Unfassbar. In der ARD-Audiothek.